Luther wollte eine Rückführung der christlichen Glaubenslehre allein auf die Heilige Schrift herbeiführen. Das tragische Geschehen, das den Kampf Luthers um Anerkennung seiner Auffassung begleitete, hat schließlich eine tiefe Spaltung der Christenheit herbeigeführt. Sie wurde zugleich zur Wesensspaltung deutschen Gemütes. Auch in den Nachbarländern setzten sich Reformbestrebungen durch. Ulrich Zwingli begann schon ein Jahr nach Luthers Wittenberger Tat in der Schweiz gegen den Missbrauch des Ablasses zu predigen. Calvin begründete 1514 in Genf eine vollständig neue Kirchenordnung, die sich auch vielerorts durchsetzte. Die calvinistischen Tugenden, Sittenstrenge, Fleiß, Nüchternheit und Sparsamkeit standen im krassen Gegensatz zu den Lastern der damaligen Zeit. Schon allein daher ist es verständlich, dass sich der neue Glaube so schnell ausbreiten konnte. Die Schweiz, Holland, Schottland sowie große Teile Frankreichs und Englands hingen bald dem Calvinismus an, während Skandinavien sich den lutherischen Bestrebungen angeschlossen hatte. Längst hatten auch in England Reformbestrebungen begonnen. Der äußere Anlass zur offenen Trennung von Rom war freilich die berechtigte Weigerung des Papstes, die Ehe Heinrich des VIII. Mit Katharina von Aragonien für ungültig zu erklären. Aber wäre dies zu einer anderen Zeit ein hinreichender Grund für die Aufstellung einer neuen Kirchenverfassung gewesen? England, ohnehin durch seine geografische Lage abgesondert, hatte seine Bande mit Rom eher als politische Fessel betrachtet. Unbedingte Königstreue ist von jeher eine britische Eigenart gewesen und erklärt auch, warum fast der gesamte Klerus den neuen Eid ablegte, mit dem der König auch als oberster Herr der englischen Kirche anerkannt wurde. Es wäre aber falsch, die Bestrebungen der großen Reformatoren allein als fanatischen Protest und revolutionäres Aufbegehren zu betrachten. Vielmehr verrät allein schon die religiöse Kraft ihrer Gedanken die Lauterkeit ihrer Absichten. Wie anders wäre es möglich, dass Werke tiefsten religiösen wie künstlerischen Gehalts dem neuen Geist entstammen konnten? Luthers geistliche Lieder haben die Tradition des evangelischen Kirchenchorals begründet. Namen wie Philipp Nicolai, Paul Gerhard, Gerhard Terstegen haben sich durch die Jahrhunderte ihren reinen und hohen Klang bewahrt und sind aus der Geschichte geistlicher Dichtung nicht mehr wegzudenken. Obgleich man nicht eigentlich von konfessionell verschiedener Musik sprechen kann, bleibt es doch wahr, dass, um nur einige herauszugreifen, Hans-Leo Hassler, Agricola, Michael Praetorius, Heinrich Schütz, Kuhlmann, Buxtehude und vor allem Johann Sebastian Bach sich zum Luthertum bekannten. Oh. Wenn man nach den Wesensmerkmalen evangelischer Gläubigkeit fragt, so ist es vor allem jener Starkmut, jenes tapfere Bewusstsein, sich unmittelbar vor Gott zu wissen. Ein Glaube, ein Vertrauen, eine Rechtfertigung durch Jesus Christus allein.